Zum 5. Jahrestag der Ernennung von Marschall Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee gaben jüngst das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung ab. In der Erklärung wurde hervorgehoben, unter der Führung vom Herrn Kim Jong-un habe sich die TVRK die mächtige atomare Abschreckungskraft angeeignet, mit der sie die Herausforderungen der US-Kriegsfanatiker zurückweisen könne und sei die koreanische Volksarmee zu den stärksten revolutionären Streitkräften entwickelt worden.